Erster, ich sage die Wahrheit und gehöre zu Christus, während mein Gewissen durch den Heiligen Geist bestätigt, dass ich nicht lüge. Zweiter, ich empfinde eine tiefe Traurigkeit und einen ständigen Schmerz in meinem Herzen wegen meines Volkes. Dritter, ich würde sogar akzeptieren, selbst von Christus getrennt und verflucht zu sein, wenn ich damit meinen Verwandten helfen könnte. Vierter, sie sind Israeliten, denen Gott die Sohnschaft, seine Herrlichkeit und die heiligen Bündnisse geschenkt hat. Fünfter, sie stammen von den berühmten Vorfahren ab und aus ihrer Mitte kommt Christus, der über allem steht und ewig gelobt werden soll. Sechster, das bedeutet jedoch nicht, dass Gottes Wort seine Kraft verloren hat, denn nicht alle Nachkommen Israels gehören wirklich zum Volk Gottes. Siebter, auch sind nicht alle Kinder Abrahams automatisch seine wahren Erben, da Gott sagte, dass nur die Nachkommen von Isaak zählen. Achter, das zeigt uns, dass nicht die natürliche Abstammung entscheidend ist, sondern nur die Kinder als Nachkommen gelten, die aufgrund von Gottes Versprechen geboren wurden. Neunter, Gott gab nämlich das Versprechen, dass er zu einer bestimmten Zeit zurückkehren würde und Sarah dann einen Sohn haben sollte. Zehnter, ein weiteres Beispiel ist Rebekka, die von unserem Stammvater Isaak mit Zwillingen schwanger wurde. Elfter, bevor die Kinder geboren waren oder etwas Gutes oder Böses tun konnten, traf Gott bereits eine Entscheidung über ihre Zukunft. Zwölfter, damit seine Wahl allein von seinem Ruf abhängt und nicht von menschlichen Taten, sagte er ihr, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Dreizehnter, so steht es auch in der Schrift geschrieben, dass Gott Jakob geliebt, aber Esau abgelehnt hat. Vierzehnter, sollen wir nun daraus schließen, dass Gott ungerecht handelt? Das ist absolut ausgeschlossen. Fünfzehnter, denn Gott sagte schon zu Mose, dass er jedem Gnade und Erbarmen schenkt, den er selbst dafür auswählt. 16. Es kommt also nicht auf den menschlichen Willen oder die eigene Anstrengung an, sondern allein auf das Erbarmen Gottes. 17. In der Schrift sagt Gott zum Pharao, dass er ihn nur deshalb mächtig gemacht hat, um an ihm seine Kraft zu zeigen und seinen Namen weltweit bekannt zu machen. 18. Gott schenkt also Erbarmen, wem er will, und er lässt andere starrköpfig werden, wenn er es so entscheidet. 19. Vielleicht fragst du mich jetzt, warum Gott uns dann noch Vorwürfe macht, da niemand seinem Willen widerstehen kann. 20. Aber wer bist du eigentlich, dass du als Mensch mit Gott streiten willst? Kann ein Kunstwerk seinen Schöpfer fragen, warum er es so gemacht hat? 21. Ein Töpfer hat doch das Recht, aus demselben Klumpenton sowohl ein wertvolles Gefäß als auch einen Gegenstand für den Alltag herzustellen. 22. Gott wollte seinen Zorn und seine Macht zeigen, aber er hat die Menschen, die für das Verderben bestimmt waren, mit großer Geduld ertragen. 23. Er tat dies, um die Größe seiner Herrlichkeit an denen zu zeigen, die sein Erbarmen empfangen und die er auf die Herrlichkeit vorbereitet hat. 24. Zu diesen Menschen gehören auch wir, weil er uns nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den anderen Völkern berufen hat. 25. So sagt er es auch beim Propheten Hosea, dass er ein Volk, das früher nicht seins war, nun sein eigenes Volk nennen wird. 26. An dem Ort, wo man ihnen sagte, dass sie nicht sein Volk seien, werden sie nun Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. 27. Der Prophet Jesaja rief über Israel aus, dass nur ein kleiner Teil gerettet wird, selbst wenn das Volk so zahlreich wie der Sand am Meer wäre. 28. Denn der Herr wird sein Urteil auf der Erde schnell und endgültig ausführen, so wie er es angekündigt hat. 29. Jesaja sagte auch voraus, dass wir wie die zerstörten Städte Sodom und Gomorra geendet hätten, wenn der Herr uns keine Nachkommen gelassen hätte. 30. Was bedeutet das nun? Menschen aus anderen Völkern, die nicht nach Gerechtigkeit suchten, haben sie durch ihren Glauben erhalten. 31. Aber das Volk Israel, das sich sehr um das Gesetz der Gerechtigkeit bemühte, hat das Ziel dieses Gesetzes nicht erreicht. 32. Der Grund dafür war, dass sie sich auf ihre eigenen Taten verließen, anstatt zu glauben, und deshalb an dem Hindernis hängen blieben. 33. In der Schrift steht dazu, dass Gott in Zion einen Stein legt, über den man stolpert, aber wer auf ihn vertraut, wird niemals enttäuscht werden.